Das hier ist der Nesmir in der Rap-Bingo-Trip, High-Speed, Tunnelblick, denn wir sehen euch noch nicht. Wir sind nichts als so ehrlich zu uns selbst, gib uns Geld um, wir ficken die verdammte ganze Welt. Das hier ist der Nesmir in der Rap-Bingo-Trip, High-Speed, Tunnelblick, denn wir sehen euch noch nicht. Wir sind nicht allzu ehrlich zu uns selbst, gib uns Geld und wir ficken die verdammte ganze Welt. Deutschland ist nicht meine Welt, scheiß auf deine heile Welt. Ich scheiß auf jede Arbeit, ich will nur noch Scheine, Geld. Meine Zeit ist zu kostbar in diesen jungen Jahren. Fick auf Schule, fick auf Abi, ich will nur den Huni haben. Ich bin clean, doch fühl mich aggressiv auf Drogs. Ich scheiß auf jedes Image, bei mir gibt es keine Show. Bruder hier, Bruder da, Hure, komm, verpiss dich. Ich scheiß auf jeden ab sofort, ganz ohne Rücksicht. Wo waren die Schlampen denn, als ich ganz alleine war? Als ich noch keiner war, war von euch noch keiner da. Schau mich nicht so an, mit mir gibt es nicht zu reden. Ich will Geld auf meiner Bank, darum fick ich auf dein Leben. Ich will die Sonne fühlen, tief in meiner Fresse drin. Ich will ne Villa mit Studio und dem besten Gin. Ich will Major werden und mich danach selber sein, um der ganzen Welt zu zeigen, wie es ist, auf Geld zu scheißen. Ich will unsere Lieder auf nem SSL hören. Es ist mein Brat, Osimo Fernim Papper. Und das alles in dem Land mit der Lilie. Ich atme, lebe und sterbe für Familie. Das hier ist der Nesmir in der Rap-Bingo-Trip, High-Speed, Tunnelblick, denn wir sehen euch unten nicht. Wir sind nichts als so ehrlich zu uns selbst, gib uns Geld und wir ficken die verdammte ganze Welt. Das hier ist der Nesmir in der Rap-Bingo-Trip, High-Speed, Tunnelblick, denn wir sehen euch unten nicht. Wir sind nicht allzu ehrlich zu uns selbst, gib uns Geld und wir ficken die verdammte ganze Welt. Je suis né comme ça, je vais mourir avec cousin. Vos idées ne sont pas les miennes, ne sont pas dans mon sang. C'est vrai que j'ai besoin d'une, mais je changerai pas le camp. Je ne ferai pas n'importe quoi pour faire partie de votre rang. Mais je sens ce besoin qui me force à progresser. Mais dis-moi où est le progrès si des gens doivent être blessés. Laissez-moi, depuis longtemps je ne fais que d'encaisser. C'est ainsi que ma vie a pu se former et s'étresser. J'ai pressé au début, puis j'ai enfin compris que je ne souhaite pas m'enrichir à n'importe quel prix. Mais j'avoue que c'est tentant que parfois j'ai envie de lâcher les études puis de partir en vie. De partir d'ici, les poches pleines d'oseilles, de découvrir cette planète et ses sept merveilles. J'aimerais tant que ma mère ait un meilleur sommeil. J'aimerais tant que mon père ne souffre pas au réveil. J'ai tout sous cette pression mais mon corps reste droit. Je n'ai pas l'ambition de devenir une proie. Le shaitan nous guide, nous attire sur sa voie. Mais l'islam m'évite que dans ses bras je me noie. Das hier ist der Nesmir in der Rap-Bingo-Trip, High Speed, Tunnelblick, denn wir sehen euch noch nicht. Wir sind nicht allzu ehrlich zu uns selbst, gib uns Geld und wir ficken die verdammte ganze Welt. Das hier ist der Nesmir in der Rap-Bingo-Trip, High Speed, Tunnelblick, denn wir sehen euch noch nicht. Wir sind nicht allzu ehrlich zu uns selbst, gib uns Geld und wir ficken die verdammte ganze Welt.